Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wiesendorf Avenue. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des fauvistischen Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Ich liebe es einfach, das zu sagen. Ich habe keine Ahnung wieso, aber das klingt so intellektuell, kann man ja fast schon sagen. Auf jeden Fall, heute wieder mal ganz kurz. Es ist auch viel einfacher, einen Podcast zu hören, der weniger als 20 Minuten hat, finde ich auf jeden Fall. Denn wenn der Podcast wirklich, wirklich lange ist, naja, hängt vom Podcast ab. Aber die meisten, die höre ich dann so dreimal, bis ich die 20, 30, 40 Minuten durch habe. Aber ich bin ja ich, ihr seid ihr, also vielleicht mögt ihr lange Podcasts. Dieser wird etwas kurz. Und zwar, ich möchte über Michel Dachmani reden. Kennt ihr eigentlich Michel Dachmani? Fragen wir mal so. Ah, ich habe gemerkt, ich habe mir mal eine Folge runtergeladen von meinem Podcast. Und naja, bis auf diese ganzen Wörter, die ich wiederhole, diese ganzen Pausen, dieses und sowas, atme ich ziemlich laut. Das finde ich cool. Naja, so wisst ihr zumindest, dass ich wirklich lebendig bin und kein Zombie, denn ich atme. Oder um es anders zu sagen, ich habe keine Lust jetzt irgendwie in Informatik zu investieren, um mir ein richtiges Mikro mit allem drum und dran zu besorgen, damit das wirklich professionell klingt. Wenn ich das aber mal tue, dann ist es nicht mehr ein fauvistischer Podcast. Also hochlebe der Fauvismus. Michel Dachmani, der wurde am 10. September 1948 geboren und es ist ein französischer Filmdirektor. Und falls ihr den kennt, dann kennt ihr den unter dem Namen Tony Gatliff. Der ist ein Screenwriter, der ist auch ein Schauspieler, ein Produzent und ein Komposer. Also der hat wirklich viel gemacht, macht immer noch, also er hat 62 Jahre, bringt immer wieder neue Filme raus, unter anderem mit dem Schauspieler, der Romain Duris heißt und ist eigentlich einer meiner Lieblingsschauspieler aus Frankreich, so wie Johnny Depp in die United States of America. Auf jeden Fall, Tony Gatliff hat nicht nur coole Filme, er arbeitet auch sehr viel mit coolen Leuten, die coole Musik machen. So, jetzt habe ich das Wort cool dreimal benutzt. Gott, ist das schwachsinnig. Naja, ich habe eine Entschuldigung. Es ist knapp nach Mittag, also so 12:44. Und wir haben etwas unter 40 Grad, also 38 im Schatten. Und 38 im Schatten, naja, für... Wie kann man das jetzt formulieren? Man kann es nicht formulieren. Ihr, die im Norden Deutschlands lebt, habt das eigentlich selten. Ihr im Süden habt das viel öfter. Wobei ihr nicht von Bergen umgeben seid, daher ist der Luftdruck viel weniger. Man muss sich das so vorstellen. Es ist wirklich heiß, es ist wirklich nicht trocken, sondern feucht. Und es ist erdrückend. Und das haben wir heute. Also... Wie gesagt, ich habe eine Entschuldigung für all die Fehler, die ich jetzt hier mache. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, hier ist ein Lied von einem der Filme von Tony Gatliff, von welchen ich weiß es leider nicht, wirklich. Es tut mir leid, aber ich habe es versucht herauszufinden, aber mit dieser ganzen schwülen Hitze und alles, das klappt nicht. Auf jeden Fall, das ist eins seiner Zigeuner, also Roma-Filme. Das irgendwie in Ungarn stattfindet oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Lied ist richtig cool. Hört es euch an und viel Spaß. Und das war's von mir, euer Rumvagabund.